Das einzige Mittel, die radikale Arznei für die Gesundung der Menschheit ist die Brechung der Zinsknechtschaft. Diese Brechung bedeutet die einzig mögliche und endgültige Befreiung der schöpferischen Arbeit von den Geldmächten, die heimlich die Welt beherrschen. Die Brechung der Zinsknechtschaft bedeutet die Wiederherstellung der freien Persönlichkeit, die Rettung des Menschen von der Sklaverei und auch von der magischen Faszination, in die seine Seele durch den Konsumismus verstrickt wurde. Das Manifest sagt Mammonismus, wir haben jedoch den Ausdruck den heutigen Zeiten in Chile und den jüdischen Lehren der Beuys der Schule von Chicago sowie des Juden Milton Friedman angepasst. In Chile wurden die UF-Anleihen, die Unidades de Fomento, die Förderungseinheiten, erfunden, die den Schuldner in die Lage bringen, kaum leben zu können, weil er Zinsen für die Zinsen zahlen muss, wie Feder sagen würde. Wer den Kapitalismus wirklich bekämpfen will, muss die Zinsknechtschaft brechen. Es ist erstaunlich festzustellen, wie die marxistische Ideologie seit Marx und Engels, beginnend mit dem Kommunistischen Manifest und weitergehend bis zum Programm von Erfurt, besonders Kautsky, das sind alles Juden, und auch die jetzigen sozialistischen Machthaber, wie vor einer Kommandostimme von den Zinsen des Darlehensgeberkapitals Halt machen. Die Heiligkeit des Zinses ist tabu. Der Zins ist das Allerheiligste auch für die Kommunisten, die gleichermaßen ihren Genossen helfen, Comecon, hohe Summen an Zinsen und Blut kassierend. Am Zins zu rütteln hat niemals jemand gewagt. Nur die Templer liehen Geld ohne Zinsen. Während das Eigentum, der Adel, die Ehre, die Sicherheit der Person und der Güter, die Rechte der Krone, die religiösen Überzeugungen, die militärische Ehre, die Heimat und die Freiheit mehr oder minder außerhalb des Gesetzes stehen, ist der Zins heilig und unantastbar. Noli me tangere, rühre mich nicht an. Sein riesiges Gewicht zerrt das Staatsschiff in den Abgrund. Er ist ein enormer Betrug. Er ist einzig und ausschließlich zugunsten der großen Geldmächte ausgeheckt worden. Die großen Geldmächtigen stehen für wahr als letzte treibende Kraft hinter dem angloamerikanischen Imperialismus, der die Welt umfasst. Die großen Geldmächte haben tatsächlich das schreckliche Töten von menschlichen Wesen im Weltkrieg finanziert. Die großen Geldmächte, sicherlich als Eigentümer aller großen Zeitungen, haben die Welt in ein Netz von Lügen verstrickt. Sie haben mit Vergnügen alle niederen Leidenschaften, die Begierde nach Luxus, nach Konsumismus, die unsinnigsten Sehnsüchte und Utopien angeregt. Der Geist des Konsumismus wollte nur Export zahlen. Zahlen über den nationalen Reichtum, über die Ausdehnung und Projekte des großen Bankwesens, der internationalen Finanzierungen und so weiter kennenlernen. Und hat zum Untergang der öffentlichen Moral, dem Eindringen der leitenden Kreise in den Materialismus und in die Lust am Vergnügen zu einer Flachheit des nationalen Lebens geführt, alles dies Faktoren, die an dem schrecklichen Zusammenbruch Schuld tragen. Der Zins, der mühelose Zufluss von Gütern ohne Anstrengung und ohne Ende, der Geldbesitz ohne irgendeine Art von Arbeit, hat die großen Geldmächte wachsen lassen. Der Jude muss sich dem Gebet zu seinem Gott widmen. Der Geldzins ist der kriminelle Anfang, von dem die goldene Internationale, der Superkapitalismus, herrühren. Und das römische Recht, auf das unsere Gesetzgebung beruht, ist geschaffen worden, um das große Kapital und den Wucher zu schützen, weil es das Recht im Dienste einer Plutokratie ist. Die unersättliche Gier nach dem Zins des großen Leihkapitals ist der Fluch für die arbeitende Menschheit. Die Einnahmen des Hauses Rothschild, das der Kahn, Löb, Speyer, Schiff, Morgan, Vanderbilt und Astor, geschätzt auf zusammen mindestens 60 oder 70 Millionen in jenen Jahren, mit einer Rendite von 5%, bedeutet für diese 8 jüdischen Familien ein Einkommen von 75% der Steuerzahler Preußens im Jahre 1912, die etwa 21 Millionen Seelen ausmachen. 8 Multimillionäre haben so viel an Einnahmen wie 38 Millionen Deutsche. Durch eine intensivere Aufklärungskampagne muss man dem Volk eindeutig darlegen, dass das Geld nichts anderes ist noch sein kann als ein Gutschein für geleistete Arbeit, dass jede hochentwickelte Wirtschaft das Geld als Austauschmittel benötigt, aber dass damit die Funktion des Geldes erschöpft ist. Und auf keinen Fall darf dem Geld mittels Zinsen eine übernatürliche Macht erteilt werden, auf Kosten der erzeugenden Arbeit durch sich selbst zu wachsen. Hilflos stammeln die Völker. Eine brennende Angst, ein Hilfeschrei geht durch die betrogenen Massen mit ihren gescheiterten Hoffnungen. Mit Lachen und Tanzen, Filmen und Aufmärschen versucht man das Volk zu betrügen, damit es sein bedauernswertes Schicksal, den Verrat, die schreckliche Enttäuschung, die innere Wunde vergisst. Auch in Russland ist die Sozialisierung und die Verstaatlichung ein erwiesener Fehlschlag. Und wenn sich die Verzweiflung des ganzen Volkes ausbreitet, werden nur die mongolischen Banden, der blutige Terror und die Bajonette in der Lage sein, die Tyrannen vor der Rache des betrogenen und ausgebeuteten Volkes zu schützen. Auch wir werden so enden, wenn wir es weiter zulassen, dass die Regierung in Händen des internationalen Spekulanten, Vertreter der beraubten Bürgerschaft und der Mitglieder einer Rasse oder Gegenrasse bleibt, die dem Wesen des deutschen Volkes fremd ist. Dies wird heute in Chile beinahe im Einzelnen angewandt. Wir sind bereits Sklaven des Wuchers und der Wucherkontrolle durch den Internationalen Währungsfonds. Wir könnten das leuchtende nationalsozialistische Manifest in seiner Gesamtheit wiedergeben, doch dies ist nicht erforderlich. Wir haben seinen Inhalt begriffen und das alleine zählt. Welches war die Lösung, die Hitler-Deutschland schließlich anwandte? Den Wert des Geldes zu ersetzen durch den Wert der Arbeit. Eine einfache Lösung, wie das Ei des Kolumbus. Deutschland hatte kein Geld, doch es besaß die gewaltige Arbeitskraft seines Volkes, um seine durch den Versailler Vertrag auferlegte Kriegsschuld zu bezahlen. Und damit hat es bezahlt, mit dem Produkt seiner Arbeit. Wir haben diese großartige deutsche Arbeitskraft nicht, aber wir besitzen auch fähige und sich mühende Arbeitskräfte. Und haben unsere Rohstoffe, fertig und halbfertige Ware. Damit könnten wir bezahlen. Doch wenn wir es zu wagen versuchten, würde die Regierung, die dies vorschlägt, gestürzt werden. Deutschland wurde dafür ein planetarischer Krieg erklärt. In Chile würde genügen, wenn sich nur ein Finger einer jüdischen Hand bewegte. Ganz Südamerika wird damit geteilt gehalten, mit Grenzproblemen und nationalen Forderungen. Chile ist da am verwundbarsten. Die ewige Drohung eines möglichen argentinisch-chilenischen Krieges wird aufrechterhalten von Juden, die von der Presse in Buenos Aires, den Delegationen für die Verhandlungen von Verträgen und den Freimaurerlogen aus tätig sind. Mit allen Mitteln wird man eine allgemeine lateinamerikanische Verständigung zu verhindern versuchen, die das Problem der Außenschuld und der wachsenden Wucherzinsen angehen könnte. Man wird versuchen, fleißige Schüler als Uneinigkeitsagenten einzusetzen, die darauf dringen, getrennt zu verhandeln, sie für treue Pflichterfüllung belohnend bei der Zahlung der Zinsen für die Zinsen der Zinsen der gemachten Anleihen, die nur zu dem Zweck, diese Zinsen zahlen zu können, erneuert wurden. Gottfried Feder behauptete, dass die Lösung dieser ganzen teuflischen Angelegenheiten genau im Staatsbankrott liegt als einziges Mittel zur Rettung der nationalen Wirtschaften. Nur so könnten die heutigen Völker bei dieser günstigen Gelegenheit in der Geschichte, in der der Jude sich als Sieger und Herr der Welt wähnt, sich aus seinen Klauen befreien und aus dem Kreis der schwarzen Magie heraustreten, indem er sie gefangen und wie hypnotisiert hält, wie die Schlange ihre Opfer. Hier ist die Lösung, die einzig wahre Lösung. Aufhören zu zahlen, den Konkurs anmelden, den nationalen Bankrott erklären. Was kann denn passieren? Nichts, absolut gar nichts. Nur das Wiederaufleben des nationalen Geistes, eine Befreiung. Die Juden Nordamerikas und Russlands werden nicht den gemeinsamen Krieg an ihre weltweiten Schuldner erklären. Obwohl sie sich in ihrer Verzweiflung gegenseitig den Krieg erklären könnten, was sie auf jeden Fall tun werden, denn ihre Regime sind bereits gescheitert. Sie werden diese Länder auch nicht einkerkern können, wie man es in Chile mit den Unternehmen des Konsumismus getan hat, als diese sich für bankrott erklärten, nachdem sie ihr Kapital außer Landes gebracht hatten.